Nachwort von Stephen King. Als ich eines Tages meinen Morgenspaziergang machte, mir dabei Highway 49 von der Jeff Healey Band anhörte und an nichts anderes dachte als daran, wie cool die Leadgitarre war, sah ich zwei grüne Plastikfiguren mit roter Mütze. Sie flankierten die Straße und trugen die Warnung »Langsam spielende Kinder«. Da kam mir die Geschichte mit dem Titel »Klapperschlangen« in den Sinn, und zwar bereits voll entfaltet. In dem Moment, wo ich sie empfing, wusste ich lediglich noch nicht, dass ein alter Freund aus Cujo, einem vor langer Zeit verfassten Roman, die Hauptfigur sein würde. So läuft das manchmal bei mir. Eine Geschichte trifft vollständig ausgeformt ein. Sie wartete nur auf den richtigen Auslöser, sich zu erkennen zu geben. Das ist eine ausgesprochen coole Angelegenheit. Die Einzelheiten kenne ich nur selten im Voraus. Andy Pelly beispielsweise, der alte Cop in Klapperschlangen, tauchte einfach wie aus dem Nichts auf. Und wie die Geschichte enden soll, weiß ich auch noch nicht. Ein Teil des Vergnügens besteht zumindest für mich im Entdecken. Weshalb der Prozess so funktioniert und wie er das tut, ist mir ein totales Rätsel. Bei Danny Coughlins Böser Traum war es auch so. Eines Tages, als ich mich gerade anzog und nichts anderes im Sinn hatte als eine Schale Frühstücksflocken und einen Spaziergang mit meinem Hund, dachte ich, was würde wohl passieren, wenn jemand ein einziges Mal eine übersinnliche Eingebung hätte, einen Traum, der ihm zeigt, wo eine Leiche vergraben ist? Würde ihm jemand glauben oder würde man ihn für den Mörder halten? Währenddessen zog ich mir mein T-Shirt über. Als ich in die Jeans schlüpfte, dachte ich an einen zwanghaften Kriminalbeamten, der Inspektor Javert in Die Elenden ähnelte und meinen Protagonisten verfolgte. Dann nahm die restliche Geschichte Gestalt an. Ich wusste noch nicht, dass mein Polizist, Gelbert statt Javert, eine Zählmanie hatte. Mit der Zählerei fing er praktisch von ganz allein an. Ich folgte einfach dem entsprechenden Gedankengang. Macht mich das zu einem Geschichtenerzähler oder zu einem Stenografen, wie William Davis in Die Träumenden? Vielleicht zu beidem. Ob ich neugierig bin, wie der Prozess abläuft? Da er in meinem Leben eine große Rolle gespielt hat, bin ich das natürlich. Ich habe in meinen erzählerischen Texten über Schriftsteller geschrieben und in meinen Sachtexten über den Akt des Schreibens, aber ich verstehe ihn dennoch nicht. Ich weiß nicht einmal, warum Menschen Geschichten brauchen und warum ich, neben vielen anderen, die Notwendigkeit verspüre, welche zu schreiben. Ich weiß nur, dass die Freude daran, den gewöhnlichen Alltag zurückzulassen und eine Beziehung zu Leuten aufzubauen, die gar nicht existieren, zu beinahe jedem Leben gehört. Unsere Fantasie ist hungrig und muss gefüttert werden. Und manchmal, wieder wie William Davis in Die Träumenden, sehe ich tatsächlich die Wörter vor mir, bevor ich sie schreibe. So haben die ersten Absätze von »Das rote Display« und »Finn« bereits Wochen und Monate existiert, bevor ich sie niederschrieb. Ich konnte jeden Punkt und jedes Komma sehen. Bin ich deshalb im Autismus-Spektrum, wie man so sagt? Kann sein. Wahrscheinlich sogar. Aber wen kümmert's? Geschichten zu erzählen hat mich und andere viele Jahre lang unterhalten, und das macht mich glücklich. Was die Tatsache angeht, dass so viele meiner Geschichten von dunklen Dingen handeln, das ist ein anderes Thema. Muss ich mich für mein Material entschuldigen? Ich glaube nicht.